Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. I'm tired of seeing these sickly, beautiful sights. Resurrection. In Christian belief, Christ's rising from the dead. The resurrection. In Christian belief, the rising of the dead at the last judgment. Das ist mein Leib. Click it. Der für euch hingegeben wird. Is there another game? Resurrection. Coming. Starting now. No one owns this channel. So you are welcome to participate in this channel in almost any way. In the future, I think we'll have many channels. Because the technology today is moving us in a new direction. But the new technology asks us to overcome fear. Fear of who we are and fear of what we have to say. We can no longer hide behind images and pictures. The cameras follow us. The people see us. We're out there. And now we're out there in cyberspace. Possibly 24 hours. Resurrection. Scott! Starting now. God! 111 Donahan, your location. Das ist mein Leib. Your location? Der für euch hingegeben wird. Astronauts in space. Just flashed you? A long time. So I'm very happy to be here. Your location? Your location? This call will be monitored or recorded for quality assurance. We drink the blood of Christ. This is electronics. How may I help you? Okay, это новости меня. Yeah, конечно, рада. Of course, it makes me happy. Наверное, будет день как обычно. It'll be a day like any other, though. We drink the blood of Christ. Let's receive Jesus into us now. Great. Praise the Lord. Highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight. Draußen. Nach der letzten Bewegung. Landschaft. Da. Als nichts mehr ankommt. Beschreiben Sie draußen. Beschreiben Sie draußen. Gleichgültig. Nackt. Die Verletzung. Schlusspunkt vielleicht mit der autobahnähnlichen Straße, die wir zwischen Hochhausbebauung und Strand verlassen haben, das Meer. Es geht nicht mehr weiter. Ist das, ist das der Test? Was denken Sie? Ich weiß nicht. Ich bin okay. Fahren Sie fort. Ich bin nicht sicher. Sie sagten, wir. Ich bin allein. Ich weiß. Eine Frau. Jemand vielleicht auf der Fahrt von A nach B. Sommer. Oder ein nicht näher bestimmtes draußen in Körpertemperatur. Binnen Stunden nach der Natur, Flächen von Ostsee, Tschernobyl und Golfküste. Vorgelagerte Landzungen mit aufgegebener Industrie, tote Technik. Aber die Erinnerung trügt, bis die gewaltige Blende des Sonnenuntergangs die drei Landformationen auslöscht. Nacht. Draußen. Auf dem leeren Parkfeld sauber in Reihe gesetzte Abfalleimer, ein weißer 65er Mercedes. Standlicht schält die grauen Parkmarkierungen aus dem Dunkel. Die geöffnete Fahrertür, das schwache Bordlicht, dahinter das Meer. Wenn man den Kopf dreht, Leuchtschrift einer entfernten Tankstelle oder Raffinerie in den Dünen, aber der Kopf bleibt reglos. Jemand, die Frau vielleicht, ausgestreckt auf dem Asphalt, im Lichterscheinwerfer. Kein Wind. Schalldicht. Nur die schnelle Bewegung der Augen unter geschlossenen Lidern von ihnen. Ein Streicheln. Es schmerzt. Der Schmerz sitzt tief. Wenn ich die Augen öffne, fahre ich. Avoid. Calculate. Return. Highway to the end of the night, end of the night, end of the night. Take a journey to the bright midnight. Avoid. Calculate. Return. Continue. Continue. Continue. White male, 44 years old, is intoxicated and has been yelling at her. He's been staying here temporarily. She's called back advising she's been threatened over and over by the suspect while waiting for a car. Continue on US 181 South. Continue. Did you get tired of people feeling sorry for you? Continue. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut. I can imagine. Thank you. I really can. Thank you, G. Thank you, love, G. Man. Oh, I should have done that. I just got hit with love. Man. I just got hit with joy right now. Do you get tired of people feeling sorry for you? Did you stop? Bam! Martin Luther King Drive, 0.2 miles. End of the night. Event Staples Left Street. End of the night. 0.1 miles. end of the night. At Leopard Street, right turn. End of the night. 174 feet. After Corpus Christi. Geben Sie erneut den Ort ein. Ich bin müde. Sie haben Ihr Fahrzeug verlassen. Ich weiß nicht. Ich öffne die Augen. Machen Sie weiter. Was wir sehen, ist bei Ihnen. Geben Sie einen Zielpunkt ein. Ich öffne die Augen. Für das Meer. Keine Erklärung. Ich weiß, dass ich getankt habe. Ich trinke etwas. Draußen. Das Telefon. Hinter den Abfällen beginnt eine Ebene. Ohne einen Handgriff weiß ich. Ich habe keinen Namen. Mein Kamm fehlt. Meine Haare. Endlos. Klein die Stimme der Vermittlung. Thank you. Ich fotografiere das Telefon mit der Ebene. Dem Abfall. Der einzigen Wolke. Eine Nummer. Tränen. Eine Nummer. Später vielleicht. Keine mehr. Ich fahre. Immer noch. Glas auf dem Rücksitz. Der weiße Mercedes. Das Blut in den Haaren trocknet im Fahrtwind. Konstant. Ruhig. Seit Stunden. Tränen. Die kranke Sonne über den Marschen. Als käme die Fahrt aus der Mitte eines Bildes. Eines Aufpralls. Ich bin okay. Ich bin müde. Ich weiß nicht. Gerade läuft. Schmerz. Seine Augen zu öffnen. Wie es schmerzt, sie nicht zu schließen. Aber was ist der Schmerz? Unser Schweigen ist bei ihnen. Was aber ist Schmerz? Was wir sehen, ist bei ihnen. Verlassen Sie uns nicht. Ich fahre. You are still Bayview Drive. Ich fahre. Bleiben Sie ruhig. Wir werden Ihre Situation klären. Sie sagten wir? Ich weiß nicht. Ich bin allein. Es ist vorbei. Hören Sie nicht auf. Wozu? Sehen Sie das Bild. Was ist das Bild? Wir fahren tief auf dem Film, der die Ausfahrt verpasst, nicht mehr zu lesen. Wir werden nicht anhalten. Wir werden nichts sehen. Sick and tired. Das ist die Wiederholung. Für einen kurzen Moment, oder? Sick and tired. Müde. Von der bald aufkommenden Schönheit der Gegend. Sie haben die Stadt verlassen. Ja. Wir sind nicht mehr da. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land. Where there is no water. Ist das ein Roadmovie? Das ist die Wiederholung. Das sind nur Bilder. Gott, meine Haare. Meine Haare. Kann ich gehen? Bleiben Sie ruhig. Wir werden Ihre Situation klären. Das ist die Wiederholung. Oder? Das ist die Wiederholung. Können Sie sehen, was ich sage? Ich weiß nicht. Bleiben Sie ruhig. Sehen Sie das Bild. Ich fahre. Gerade läuft. Schmerz. Dieselbe Frau, eine andere. Sie sieht, wie wir fahren. Weiter. In dem blassgrünen Kleid, das ich anhabe. Ich sehe schön aus. Jeder Blick ist ein Schnitt. Weiter. Auf der Straße. Draußen in die Ebene, die hinter einem Telefon beginnen wird. Mit Bauschutt zerbrochenen Flaschen. Geschmack ist Erinnerung an Diät, Cola und Kerosin, leere Tüten mit aufgedunsenen Farben. Dabei stirbst du an jeder. Zigarette ungesalzen, unsalted. Hörst du, ich weiß nicht, wer das nur sein Sätze. Soll. Checkst du das Spiel nicht mehr? Hau ab, fahr nach Hause. Ein weiterer Tag, denke ich. Grau aus Zeitungspapier und Palmenmüll. Ich würde nichts davon merken. Vielleicht nur noch das, was sieht. Ich stehe an einer Ebene ohne Namen. Mir gegenüber. Ich wähle eine Nummer ohne Verbindung. Die Frau hinter der Scheibe. Sie spricht. Sie sieht schön aus. Ihr Mund ist verletzt. Ich kann sie nicht hören. You know, I'm allergic to artificial sweetness. Bildschirm flachstehender Höfe und Hallen. Weit draußen, in der Dünung des Graslands. Farbbild der Frage, fährt man? Ich spüre den Wind nicht. Weil man zurück will? Ich weiß nicht. Weiter, weil man es nicht kann? Warum? Rauschen die Felder in den zerplatzten Scheiben. Sterben vielleicht? Winzige Abweichung von der Gegend, die sich nicht ändert. Ich weiß nicht, wie wir da waren. Nur das noch. Am Pool. Adam. Kein Schmerz mehr auf der Strecke, die das Bild gibt. Ich erkenne meine Haare. Das Parkfeld mit dem Wagen, mit der Nacht dahinter. Asphalt. Dünen vielleicht, das Meer. Nicht mehr. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Warum? Wer ist Adam? Es ist eine Stelle. Ein Name. Wer ist Adam? Beschreiben Sie die Stelle. Für die Nacht. Er hatte gefragt. So konnten wir bleiben. Ich weiß nicht, wie spät. Ich bin allein. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie spät. Ich weiß nicht, wie spät. Ob es warm, kalt ist, egal. Ein Zimmer. Ich mache meine Nägel. Von einem Spiegel aus sieht man den Swimmingpool. Berge, vielleicht habe ich hier geschlafen. Ich kenne das Gebäude nicht. Ich höre Schubert. Rittlings auf dem Bett, weil ich meine Nägel mache. Ich weiß nicht, wie spät. Das Fenster steht offen. Die Nacht kommt aus dem Bild. Hi. My name is Jesus. I'm from Mexico. I'm 26. I'm a doctor. Where are you? Ganz allein. In der Wiederholung von etwas. Warten auf das, was passiert ist, weiß ich nicht, wer das sein soll. Rittlings die Finger im Nacken auf dem Display, das mein Gesicht zeigt. Welcher Schrei gehört welcher Frau? Gerade läuft. Schmerz. Ihr Mund ist zu. Langsam. Wir laufen. Sie kann mich nicht hören. Das Auto. Welches Auto? Ich weiß nichts. Ich sehe. Auf dem Rücksitz im Spiegel. Adam, vielleicht. Rauch aus dem Nacken. Merkwürdig. Kein Halt mehr. Kalt. Rauch aus dem Nacken. Mit dem gänzlichen Aufbau des Bildes. Kein Halt mehr. Sie kann mich nicht hören. Zwischen Tür und Rücksitz. Stille. Die Stille. Zwischen Gesicht, Tür, Rücksitz und Spiegel. Adam, vielleicht. Rauch aus dem Nacken. Es ist eine Stelle. Auf der Straße. Der Körper wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Der Körper wird kleiner. Es ist so wichtig. Ich muss meine Nägel machen. Ich muss meine Nägel machen. Ich blute. Ich blute. Ich fahre. Continue on I-37 Access Road. Martin Luther King Drive. 0.2 miles. Event Staples Left Street. 0.1 miles. At Leopard Street Right Turn. Ich blute. 174 feet. Ich fahre. After Corpus Christi. Gerade läuft. Schmerz. Seine Augen zum Öffnen. Wie es schmerzt. Sie nicht zu schließen. Aber was ist der Schmerz? Fleisch. Funktion. Was ist der Schmerz? Er ist einzig. Nicht von Bedeutung. Er kommt von uns allen. Unser Schweigen ist bei ihnen. Was aber ist Schmerz? Was wir sehen, ist bei ihnen. Verlassen Sie uns nicht. Geben Sie Ihren Zielpunkt ein. Play Schubert. How is the weather? You have nice conditions. Next Burger to Jet Vashem. It was a cold night. Play. Das ist mein Leib. Click it. Is there another game? Coming. Sec. Show feet. Show dying. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Resurrection. Starting now. Warten. Auf das, was passiert ist. Weiß ich nicht. Hi. Warten. My name is Jesus. In der Wiederholung von etwas. I'm from Mexico. Warten. I'm 26. Auf das, was passiert I'm ist. I'm a doctor. Weiß ich Where? Nicht. Are. Wer das sein soll. You. Warten. Ganz allein. Warten. In der Wiederholung von etwas. Weiß ich. Dios te salve, Maria. Nicht, wer das sein soll. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Do you get tired of people feeling sorry for you? I can imagine. I really can. Man, do you get tired of people feeling sorry for you? Silence. Displays of memories. Did you stop? The mind, heart, and soul feel an extreme need of silence. Do you get tired of people feeling sorry for you? How long did it take you to realize that you could keep going? Silence. Joe, huh? We should try to make some sense. Who is Joe? Who would be to you? To make some sense. All the memories which come flooding back. Did you stop? Displays of memories. I know you don't know anything about me. Displays of memories. Talk to me. All quiet on board the orbiter. There won't be much conversation on the air-to-ground loops. Continue. About to begin a swing across the southern coast of South America and right up the eastern coast of that continent. Continue. Discovery will be crossing the equator a short time from now after moving into an orbital sunrise. Talk to me. Das ist mein Leib. I'm gonna fall asleep on the air. Das ist mein Blut. Where else? Where else? I'll take this gun right here. Shoot your house up. Pretty scary, huh? If you say one more word, I'm getting totally naked. Das ist mein Leid. Das ist mein Blut. Continue. He threatened to kill her. Appears unconscious. A white male wearing gray sweats and a black t-shirt. The caller is going to stay in the area. They're not going to get out. Continue. Hey, you're wicked. Continue. You know what? You're wicked. And you'll go to hell if you reject the Jesus Christ. You know that? You know that, don't you? You know that, don't you? All right, judgment's coming, young lady. Judgment's coming. All right, it's going to be a terrifying thing to stand before a holy and just God without a sin, without a Savior. Understand? Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Continue. Das ist mein Blut. Take the highway to the end of the night. Wer ist das? Was glauben Sie? Sie leeren Ihre Taschen. Sie gehen. Ich habe ein Kleid an. Ich kann mich nicht erinnern, nach was ich suche. In den Dünen finde ich eine Jacke. Besser? Ich weiß nicht. Wer ist das? Wenn ich sie anziehe, sind sie noch da? Ich habe das Fahrzeug verlassen. Ich suche. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nach was? Fortlaufend letztes Detail, Schatten, Lache oder Schwemmsand, graublauer Fleck, aus dem die Bewegung kam, Stückwerk einer Vergangenheit. Fortlaufend letztes Detail, Gang, Schatten, Schleifspur Richtung Lache Küste. Oder Schwemmsand. Graublauer Fleck, aus dem die Bewegung kam. Stückwerk einer Vergangenheit. Gang. Schleifspur. Richtung Küste. Der Blick arbeitslos. Vielleicht stehe ich am Strand. Einsames Food and Gas in den Dünen. Die schlanke Gestalt, kaum mehr Rumpf mit Haupt, übrig von der laufend aufziehenden Nacht dahinter. Scheint das Kleid mit den Armen von der Schulter abgeschnitten. Links, rechts keine Hand mehr für den Schmerz. Oder was nach einem Unfall die Verletzung hält, verborgen. Von Sonne und Staub, gebräunt im Dunkel aus Haut und Leere, zeichnet der Strand aus dem Gedächtnis. Have you seen your mother, baby, standing in the shadow? Have you had another baby standing in the shadow? Amerikanische Näherung. Oder Stück weit in den Sand gesetzt, bildet das Ufer mit der dahinterliegenden Brachfläche. Das Meer vermutlich auf einem der nächsten, schon steiler, vielleicht auch nur langsamer gewordenen Anstiege dem Blick entzogen. Verschwunden für den Moment. Oder von nun an als Ausgang nicht mehr denkbar. Der ständige Wechsel von Anstieg und Aussicht. Eine Ewigkeit märkischen Schorfs. Sand, zugleich Entfernung. Zerebrale Leere, die den Schritt ausstößt. Liefe alles auf dasselbe hinaus. Nichts Neues. In der Spätschicht aus Hügeln. Selbst die Dämmerung eher Gleichstand. Totes Rennen. Zielfoto zahlloser Sonnenauf- und Untergänge. Kein Himmel. Kein Rand, was die Aufsicht hält. Bewegt sich darin die Gestalt? Was macht sie? Kniet sie? Ruhig eher den Abgrund der zu ihr aufschließenden Fläche im Rücken? Hat sie das Haupt gesenkt? Oder umgekehrt? Ein Schlag des Bodens in die Beine? Weg von der auf den Schwerpunkt zielenden Schräge, sucht ihr Kopf Höhe gegen den über ihr nachrutschenden Körper? Schlaf ihre Sturzrichtung? She is not moving. Wonder where she is. Her cam froze, I guess. Hello? Noch Luft. Jedenfalls ausreichend schwarz nach unten, wenn nicht alles täuscht. Hat das Kleid gelitten? Oder die Kontur einer Frau? Falte? Geöffneter Mund, an nichts gehängt. Schulterlang aufgeklappt zu den Haaren. Passendes Grün. Komplett von den Beinen kein Bild mehr. Armes Schwein. Die Leitung getilt. Aus ist. Auch unabhängig von der Verletzung. Weiß man, dass Affektion in dem offenen Rund keine Zeit bringt. Das Sichtfeld, das nachwächst. Der Sturz, der ausbleibt. Laufende Information, dass das Bild hängt. Oder Spezialeffekt der sich unmerklich weiter verkürzenden Brennweite. Europäisches Kino. Es ist Drehpause. Hirnblutung. Von Gaswürfen, Schnittwunden, Bissattacken nichts mehr zu sehen. Wenn man den Kopf dreht, nichts anderes. Der Blick. Worauf ruht er, wenn ich die Augen schließe? Warum eine Frau? Kurzer idiotischer Gedanke, dass sie mich ansieht. Was hat sie gesehen, dass sie kniet? viel zu weit weg. Wie Hund und Besitzer dieselben Augen. Falls man den Kopf dreht, ein Wagen vielleicht? Letzter Hinweis, je nach Blechstand, aus welchem Gedächtnis das Stück Küste herausbricht. Jedes Mal wieder. Keine Ahnung von Autos. Im Dämmer des Auslaufs fressen und tanken. Der einzige Lichtblick, wo der Tag absäuft, heißt Westen. Idiotisch jedes Mal den Kopf noch zu drehen. Der Zuschauer weiß. Auf das Ausbluten des Motors folgt wie immer nach einiger Zeit das Ausbluten der Scheinwerfer. Beide gleichzeitig. Sie weiter unten. Ich weiter weg. Zufällig auf die Netzhaut gelangt. Dasselbe Grau der Pause. Screenshot Beiruts. Schwache Vertikale, der das Meer fehlt. Oder baumloses Eisfeld bei Karlshorst. Jegliche Erinnerung zeigt deutlich, die Aufnahme von Dünen mit Tankstelle kann überall sein. Loch einer Bewegung. Graublauer Fleck der Gedanke. Vielleicht wird hier mit jeder Hirnzelle einzeln gestorben. Und dabei verliert die Aktion, was der Kopf im Sand an Hellsicht gewinnt. Beim nächsten Mal. Hörkanal, sagen wir halb rechts. Da war ich. Keine 30 Meter. Von mir aus 40. Liege oder knie ich liegend in oder besser auf einer unbestimmten Masse. Erdreich. Oder der eigene Schatten. Ist aus der Entfernung nicht auszumachen. Es ist Abend. Es muss Abend sein. Da ein größerer Sandhügel linker Hand zu Teilen schon rötlich in der Schwärze verschwindet. Ein Rotton. Eher nicht der Sonne. Schorfiges Hyazinth der übergroßen Neonreklame, die Nacht im vorderen Teil des Bildes in Schach hält. Sand oder Schnee? Ist die Auflage weiß genug, um die Strahlung mehr als ein paar hundert Meter weiter bis ins vorletzte Drittel einer scheinbar nur aus Hügeln bestehenden Landschaft zu transportieren? Ausreichend weit, jetzt ein Gesicht zu erkennen. Die Haare wie immer. Im Augenblick der Pause habe ich Platz genommen. Eingerollt in die Dunkelheit aus Bauch und Knien. Für die Hockstellung kein Gefühl mehr. Seit wann? Ein Ausflug. Der ärmellosen Bekleidung nach bleibt es Sommer. Auch in der Nacht. Zwischen Haut und Boden sehe ich den Strand nicht mehr. Eine neue Geografie der Kruste. Graublauer Fleck einer Bewegung. Die langsam aushärtende Deckschicht. Nach Gaswürfen. Schnittwunden, Bissattacken. Zunächst nur gedacht zur primitiven Wundversorgung. Steinharter Brei aus Erdreich und Speichel. Panzer seiner Verpuppung. Fortpflanzung im Standby. Kapsel. Raum. Flug. Wartet der Körper in der Hocke. Sie haben den Zielort erreicht. Ihre Eingabe war erfolgreich. Sie haben den Zielort erreicht. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wo ist das? Was wissen wir über mich? Es bedeutet mir nichts. Hier ist nichts. Beruhigen Sie sich. Es ist vorbei. Ich kann nicht schlafen. Dann morgen. Ist sie tot? Sie lebt. Oh. Gathering. Gathering. Neither of us lives by that much longer, because, you know, global warming and all that. It's going to evaporate all the water, and all the water is going to disappear. Or no, it's going to go to the oceans and raise gathering. The water. Gathering. Just you. Is the only possibility. Long time. The only possibility to change the region of the virus. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land, where there is no water. That's something I don't have to see you. Admiration. Holy, holy, holy. Typing in, I know that you're alive. He's starting to kill her. And Mrs. Rogers. Yeah, you know, I'm like afraid you're gonna get brain damage. Confession and forgiveness. Tears unconscious. For the Lord is good. Really? The caller is gonna stay in the area. You know what? They're not gonna get out. Offering. Have you ever had... Either of the rest of you. When's the last time you had a nose? Much longer, because, you know, global warming and all that. Did I already ask you that? Dismissal. Benediction. Let us go forth. Silent time. Use. Oswiecim. Barbie Che. Poland. As my default location. Silence. Start. Driving. Display some errors. Mein Herz am Saum, wieder extrem tief und silent. 111 Donegan, your location? Silent, reach the rental. Dismissal. Call it spell GL, we're going. Coconut Earl, heading up towards Laker. Silent. Benediction. I could watch it. I could play with it. We should die to make some sense. Bloody noses. I can imagine. To make some sense. Or the memories. I really can. 111 Jonathan, your location. Yeah. Oh, cat hurt my eyes. Display some memories. Did you stop? We drink the blood of Christ. Let's receive Jesus into us now. Dispatch of memories. Vive. Praise the Lord. Strap yourselves in tightly. Check the sinking of dust in the crew cabin as a sure sign that the forces of gravity have begun. Be prepared for the strongest accelerations of the descent module.